Der Fall Karasek. Hörspiel von Holger Böhme. Liebe Susanna, in der Nachbarschaft ist ein junger Mann aus dem Fenster gefallen. Er ist tot. Es heißt, sein Bruder, ein bekannter Neonazi, hätte ihn hinausgeworfen. Unglaublich, was sich in diesem Milieu abspielt. Du wirst fragen, was das mit dir zu tun hat. Natürlich nichts. Du wirst fragen, warum ich dir plötzlich schreibe. Jetzt. Nach all der Zeit. Hier meine Antwort. Keine Ahnung. Wenn wir schon einmal dabei sind, ich werde nicht mehr lange leben. Konrad hat es mir gesagt. Ja, Konrad, er ist Arzt geworden. Das kannst du nicht mehr wissen. Er hat geheult, als er es mir sagte. Und ich musste mir das Lachen verbeißen. Wahrscheinlich die Nerven. Da saßen wir nun zwischen den Pappkisten. Er ist gerade in eine andere Praxis gezogen. Wir saßen... Jetzt habe ich den Faden verloren. Aneurysma. Keine Ahnung, was es ist. Er hat es mir erklärt, aber zugehört habe ich nicht. Jetzt fährt vor dem Haus gegenüber ein Polizeiauto vor. Er wird herausgeführt, der Bruder. Sie haben ihn also verhaftet. Sehr gut. Dein Jochen. Erstens, ich bin seit 42 Jahren dabei. 42 Jahre Polizist, ja? Zweitens, ich gehe in 3 Wochen in Rente. Drittens, selbst wenn ich nicht in Rente gehen würde, ich habe hier immer gesagt, was ich denke. 42 Jahre lang. Und viertens, ich denke, die ganze Ermittlung ist Humbug. Karl Karasek hat seinen Bruder Albert aus dem Fenster geworfen. Ob im Suff oder mit Absicht, braucht uns nicht zu interessieren. Tod ist tot. Und gut. Ich bin Demokrat, überzeugter. Wer mit dem Grundgesetz nichts am Hut hat, der soll sich gefälligst vom Acker machen. Nazis haben in diesem Land nichts zu suchen. Und Karl Karasek war ein ganz klarer Nazi. Also war ganz klar Nazi. Und Nazis haben hier nichts zu suchen. Das sage ich Ihnen als Demokrat. Und Türken auch nicht. Ich meine natürlich die Türken, die sich abkapseln und parallele Gesellschaften bilden und am Ende ihre Schwestern abstechen. Es kann nicht funktionieren. Darum bin ich froh, dass der Mann jetzt sitzt. Sie kommen von der Polizeischule, Psychologie. Hören Sie, junger Freund, ich bin seit 42 Jahren dabei und ich sage Ihnen, der Täter, der hat gar keine Psychologie. Der Täter, der hat Absichten. Ganz egoistisch. Und die setzt er durch. Psychologie hat vielleicht meine Lebensgefährtin, wenn sie sich mit ihrem Freundin trifft. Der Polizist und der Verbrecher spielen als Kinder auf der gleichen Straße. Nur der Zufall entscheidet, auf welcher Seite des Gesetzes sie einmal landen werden. Der Verdächtige schweigt im Übrigen. Der Karasek. Kein Ton gibt er von sich. Müssen wir eben warten. Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Muss ja. Sie sind gleich an den Richtigen geraten, gleich an den Richtigen. Ich kenne hier jedes Haus, die ganze Straße. Unter jedem Dach ein Ach. Biblisch, sage ich Ihnen. So, los geht's. Also da vorne eine 5-Parterre, junge Frau, Atombusen, 2 Kinder. Dann dort Sauermann, Mandy mit ihrem kleinen Kevin oder Patrick. Naja, so eben. Also... Das ist die jetzige momentane von dem Bruder, von dem Opfer, also dem Karl. Wem ist denn damit geholfen, wenn der Karl nun auch noch fort ist? Nur mal so als Frage. Was wird aus der Frau und dem Kind? Gut, okay, sie interessieren sich nur für Karasek und seine Söhne, alles klar. Bloß, da gibt's ja noch nicht viel. Der eine ist tot und der andere sitzt bei euch und der Alte säuft. Das ist immer so gewesen. Ich meine, als seine Frau noch da war, die Helga, die tat das alles noch irgendwie zusammenhalten. Aber die starb dann weg und dann war's aus. Das muss man klar sehen. Der Albert war ja dann auch wohl eine Weile mal im Heim oder was. Und ja, später war er auch in einer psychiatrischen, ne? Also in einer Klappe. Also wenn Sie mich fragen, dem haben sie da einen Dachschaden angedoktert. Dass die Mutter starb, war ja nun für beide ein Schock. Klar. Aber aus dem Karl ist da auch was geworden. Gut, das Nazi-Jummer ist nicht jedermanns Sache. Aber wenigstens geht der arbeiten. Wissen Sie, was mir nicht gefällt? Wir sind hier eine ganz normale Straße. Hier wohnen ganz normale Menschen. Also gemischt, will ich mal sagen. Das ist hier noch von früher her so. Hier wohnt noch der Herr Doktor Tür an Tür mit dem Müllmann. So, und von den ganzen vielen Leuten, da sind nun 3er, 4er Nazis. So, und auf die tun sich nun alle stürzen. Ich habe hier nichts gesehen. Es war so, ich konnte nicht schlafen, weil bei Karasek wieder mal putzige Lust war, immer das Gleiche. Der Große, also der Karl, feiert mit seinen Kumpels, der Alte sitzt unten und traut sich nicht raus aus seiner Bude. Diesmal war es ganz schlimm. Die taten brüllen und hier ihre Nazi-Lieder, Musik dazu, biblisch. Na, ich ans Fenster, guck mir das eine Weile mit an und dann denke ich, was ihr könnt, kann ich auch. Hab mir ein Bierchen geholt und wie ich wieder auf meinem Posten stehe, folgendes Bild. Der Albert steht da auf dem Fensterbrett und grölt und der Karl dahinter. Und dann ist sie gefallen, also die Bierflasche mir aus der Hand. Ja, durchrutscht vor Schreck. Und wie ich die wieder aufgehoben hatte, lag der Albert unten. Ja, so war das. Liebe Susanna, man hat den Bruder verhaftet. Von dem jungen Mann, von dem ich dir schrieb, der tot ist. Für dich spielt das natürlich keine Rolle. Heute hatten wir die Bauabnahme eines Umspannwerkes. Ja, ich bin tatsächlich Architekt geworden. In der Nähe war ein Friedhof. Dort wirst du auch bald liegen, habe ich gedacht. Und dann habe ich in mich hineingehorcht. Nichts. Ich dachte noch, schwer zu sagen. Ich dachte auch noch, dass es besser wäre, etwas anderes zu denken. Etwas Tiefsinnigeres. Mir fiel aber nichts ein. Sollte mir mein eigener Tod wirklich so egal sein oder habe ich es einfach noch nicht begriffen? Vermutlich Letzteres. Wie war das bei dir? Michtel hat mir beim Klassentreffen erzählt, dass du in ein Hochhaus gegangen bist. Geklingelt hast, oben bei einer alten Frau. Gesagt hast, dass du auch so eine Wohnung bekommen sollst. Und du sie dir einmal anschauen möchtest. Und als die alte Frau nach dem Kaffeewasser gelaufen ist, bist du rausgesprungen. Warum denn das? Tat dir die alte Frau nicht leid? Entschuldige, das war eine dumme Frage. Bis zu diesem Klassentreffen warst du für mich lebendig. Und ich habe jeden Tag an dich gedacht. Verrückt. Er hieß Albert. Ich meine, der Junge, der von seinem Bruder... Der aus dem Fenster. Auf die Nacht, in der das passierte, folgte der Vormittag, an dem Konrad mir meine Diagnose mitteilte. Daraus ergibt sich eine Frage... Existiert zwischen den beiden Ereignissen ein Zusammenhang? Du siehst, die ganze Geschichte nimmt nicht mehr mit, als ich wahrhaben will. Ich habe dich mal beim Duschen beobachtet, auf der Klassenfahrt. Wie der letzte Spanner. Mein Gott, wo sind die Jahre hin? Schlaf gut, meine Schöne. Dein Jochen. Ich hatte mal irgendwelche Hudeleien so richtig mit Klinik und so. Da haben die erst ewig rumgeopert und dann sagt so ein junger Kerl, übrigens, Sie sind unfruchtbar. Ich sage, entschuldigen Sie mal, ich habe doch aber zwei Söhne. Da zuckt er mit den Schultern und sagt, tja. Da war mein Verhältnis zu den Jungs natürlich etwas beeinflusst. Unsere Frau, das bleibt ja nicht aus. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich ein guter Vater war. Ehrlich. Der Albert tot, der Karl kommt nächste Woche als Mörder vor Gericht, also von seinem Bruder. Die Frau, Krebs. Am Ende sah sie aus, das würden Sie nicht glauben. Da ist doch alles. Jeden zweiten Donnerstag gibt's hier bei Krützner, Fleischerei Krützner vorn an der Oschatzer, gibt's frische Knacker. Da gehe ich hin. Aber einmal gab's nichts. Da hatte der alte Krützner den Schlaganfall. War mir auch egal. Meine Frau hat immer gesagt, der Alkohol würde mich gleichgültig machen. War mir auch egal. Andererseits, nun ist sie tot und ich frage mich, wer schuld ist. Sie ist schuld. Die Helga. Das ist nun fast 20 Jahre her, aber für mich ist es wie gestern. Ich stehe hier am Fenster, trinke was und komme immer auf das Gleiche. Wenn es so ist, dass ich hier die taube Nuss bin, ja, kann ja sein. Und dass dann die Frau nach gewissen Möglichkeiten sucht. Ich meine, da kann man ja mal drüber sprechen. Da kann man ja mal eventuell sogar darüber sprechen. Aber eben vorher. Und nicht sich hintenrum einfach hinlegen und dann auch noch wegsterben. Und dann sieh zu, wie du klarkommst. Wo gibt's denn sowas? Und was ist nun? Der eine tot, der andere im Knast. Und ich bin der, auf den sie alle mit Fingern zeigen. Ja, mir ist es egal. Wir haben schon gesehen, dass die Frau Sauermann persönliche Probleme hatte. Also nicht nur beruflich, sondern auch privat, weil sie hatte ja keine Arbeit, hatte sie ja nicht. Und der Kevin Patrick war schon auffällig, das muss man schon sagen. Das Kind war übermüdet, hat gehauen. Das ist immer kein gutes Zeichen. Aber was wollen Sie denn da machen? Wir können doch hier in der Einrichtung nicht ausbügeln, was in den Elternhäusern, auf Deutsch gesagt, versaut wird. Alles änderte sich eben dann radikal, als sie diesen Mann kennenlernte, den Beschuldigten eben. Plötzlich klappte das eben alles. Alles. Das Kind wurde pünktlich abgegeben, pünktlich geholt, war sauber, war fröhlich, hatte für sich eine Vesper dabei, auch immer mal etwas Besonderes, Milchschnitte oder was weiß ich. Und auch die Mutti. Die war ja gar nicht wieder zu erkennen, die Frau Sauermann. Die Haare gemacht, nicht mehr so gehetzt. Tja, da freut man sich doch als Pädagoge. Natürlich haben wir bemerkt, dass der neue Vati von Kevin Patrick ein Neonazi war. Das gibt's da groß nicht zu merken. Ich meine, das konnte man doch schon sehen daran, wie der aussah. Das sage ich Ihnen. Also von dem Mann tat eine Kraft ausgehen und auch Würde. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Nazi oder nicht Nazi, das ist doch für uns hier in der Pädagogik, also nicht zweitrangig, das wäre auch wieder falsch, aber ich habe doch gesehen, dass es dem Jungen besser ging. Liebe Susanne, die Polizei ermittelt immer noch, obwohl sie den Bruder verhaftet haben. Ich habe einen Mann beobachtet, von dem ich glaube, dass es ein Kriminalbeamter ist. Er hat unseren Nachbarn zur Linken befragt. Der war früher Arzt. Ich habe deinen letzten Brief nochmal gelesen. Also meinen. Und dich. Ich habe noch nicht erzählt, dass ich verheiratet bin. Meine Frau ist gut aussehend, gebildet ist sie auch. Und viel weniger spießig als ich selbst. Wir haben eine gute Ehe geführt. Ich bin nie fremdgegangen oder sowas. Das heißt, einmal doch, mit einer Sachbearbeiterin bei einer Dienstreise. Später habe ich es Irina erzählt. Als sie mich dann fragte, was die Frau denn gehabt hätte, dass ich was mit ihr angefangen habe, habe ich spontan geantwortet, Zeit. Da hat sie mir eine geknallt und dann nie wieder ein Wort darüber verloren. So ist sie. Meine Tochter macht gerade ein Praktikum im Krankenhaus. Sie will Ärztin werden. Manchmal zieht sie mich am Ohr und sagt, Papilein. Am Tisch erzählt sie oft, wie wichtig es sei, als Arzt mit dem Herzen zu sehen. Einmal hat sie gesagt, man müsse mit dem Kopf fühlen und mit dem Herzen denken. Ich beobachte sie und ertappe mich dabei, wie ich denke, du bist doch eine dumme, oberflächliche Kuh. Mein Sohn ist eine Pfeife. Er versucht, immer nur mit dem Rücken an die Wand zu kommen und entwickelt selbst dabei wenig Talent. Wenn ich mit ihm baden gehe, beherrschen mich widerstreitende Gefühle. Einerseits bin ich stolz darauf, dass ich viermal so alt wie er trotzdem besser gebaut bin. Andererseits schäme ich mich für ihn. Er sieht aus wie ein Suppenhuhn mit langen Beinen. Du siehst, so sind meine Gedanken kurz vor meinem Tod. Nicht Unendlichkeit und Lebenssinn beschäftigen mich, sondern die Hühnerbrust meines Sohnes. In der allerersten Wohnung, die Irina und ich hatten, wohnte im Nachbarhaus ein Verrückter. Der sagte immer, das hätte ich nicht von mir erwartet. Genau, das hätte ich nicht von mir erwartet. Du wirst sagen, das ist mein naher Tod, der meinen Blick vergiftet. Da ich die Welt nun schon verlassen muss, mache ich sie vorher noch schlecht. Nein. Ich habe schon vor Konrads Diagnose so gedacht. In den letzten Jahren zumindest. Je rosiger meine persönliche und berufliche Situation scheint, umso düsterer wird's in mir drin. Ein Beispiel. Neulich hat sich unser Architekturbüro, was im Grunde mein Architekturbüro ist, beworben. Gymnasium, Umbau, Sanierung. Teilneubau. Die Bewerbung war halbherzig, mehr um Flagge zu zeigen. Ich habe ein paar alte Entwürfe modifiziert und ab in den Briefkasten. Siehe da, Auftrag bekommen mit 9 von 10 Stimmen. Baukosten 3,7 Millionen. Also wenn ich alles so viel hätte wie Geld, da wäre ich reich. So. Was wollte ich schreiben? Ach ja. Da beschloss ich mir etwas zu kaufen, irgendwas, um mir eine Freude zu machen. Eine Uhr. Ein Boot, irgendwas. Mir fiel nichts ein. Ich gehe jetzt und lege mich zu meiner Frau ins Bett. Wie absurd das alles ist. Dein Jochen. Sie sind also Polizeipsychologe. Glauben Sie, dass die Psychologie eine exakte Wissenschaft ist? Ich nicht. Dabei hat mich das immer interessiert. Bevor ich in Rente ging, war ich 40 Jahre lang, naja, mein Gott, Wald- und Wiesenarzt. Und da geht es eigentlich nur darum, die wirklich gefährlichen Krankheiten rauszufiltern und an die Kliniken zu überweisen. Na, ansonsten habe ich 40 Jahre lang in Hälse geguckt und Rezepte geschrieben. Sie müssen wissen, das ist hier Stadtrand. Stadtrand ist das Schlimmste, was es gibt. Hässlich und anonym wie die Stadt, aber gleichzeitig so egoistisch, gehässig und missgünstig wie auf dem Dorf. Also von beiden die schlechten Eigenschaften. Das ist Stadtrand. Ich glaube nicht, dass der Karl seinen Bruder umgebracht hat. Und zwar weder absichtlich noch unabsichtlich. Und das hat nichts mit Psychologie zu tun, sondern das schlussfolgere ich aus. Wissen Sie, ich kenne die Jungs seit ihrer Geburt. Ich kannte natürlich auch die Mutter. Die Helga. Und die Helga. Also, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich habe sogar mal was mit dieser Frau gehabt. Vor Jahren. Sogar noch, als der Karl schon auf der Welt war. Als der Albert dann kam, war natürlich Schluss. Ging ja dann schon rein zeitlich nicht mehr. Die hatte ja auch viel um die Ohren damals, die Helga. Über den Mann von ihr will ich mich nicht auslassen. Helga war eine warmherzige Frau, die dann aber kalt wurde. Werden musste. Na klar, unter den Bedingungen. Nie Geld, immer nur gearbeitet. Der Alte flog überall raus, die Kinder von Anfang an auffällig. Albert hatte 3-mal Lungenentzündung. 3-mal. Ich musste ihr damals sogar ihre Diagnose sagen, also als dann der Krebs war. Hab ich aber nicht gemacht. Das habe ich nicht fertig gebracht. Ich habe sie an die Klinik überwiesen. Obwohl, wahrscheinlich hat sie es mir doch angesehen. Denn, wie ich später erfahren habe, ist sie gar nicht hin. Sie ist nach Hause, hat ihre Papiere geordnet, den Jungs die Schulbote geschmiert und ist gestorben. Gut. Zurück zu den Jungs. Das waren beide sensible Kinder. Was glauben Sie denn, was da rauskommt unter solchen Bedingungen? Und hier leben alle so. Was erwarten Sie denn bitte? Ich mache nichts mehr. Ich habe vollständig kapituliert. Vollständig. Also wenn ich jung wäre, ich würde ja auch zum Nazi werden, das sage ich Ihnen. Tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie mal am Monatsanfang hier auf die Sparkasse. Gehen Sie hin und sehen Sie sich an, wie sich die Leute ihre Stütze abholen. Die meisten Menschen sind aus Holz. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Aber ab und zu kommt mal einer zur Welt, der ist aus Porzellan. So ist das. Und das war Albert. Einmal habe ich ihn besucht. Also erst habe ich ihn eingewiesen in eine psychiatrische Klinik. Weil er sich selbst bis aufs Blut biss, weil er einnässte, Nahrung verweigerte. Helga war schon tot. Da habe ich ihn besucht. Immerhin, Einzelzimmer, Bettchen, Albert drauf, ich mit der Feuerwehr in der Hand. Das Kind blau gebissen. Und Albert, was willst du denn mal werden? Feuerwehrmann? Weltretter. Was? Weltretter, hat er gesagt. Weltretter. Nur das eine Wort. Und ich stehe da mit meiner Feuerwehr. Wissen Sie, was ich gemacht habe in der Nacht, als der Karl den Albert zu mir brachte, schwer verletzt? Ich habe gemacht, was ich immer mache. Ich habe die Hoffnung aufgegeben und die Klinik angerufen. Liebe Susanna, was für ein Tag. Gegen Morgen träumte ich, ich wäre tot und beerdigt. Aus irgendwelchen Gründen hat man mich stehend begraben und ich steckte in der Erde wie ein eingeschlagener Pfahl. Es war entsetzlich. Schreiend wurde ich wach. Mein Schrei war offensichtlich nicht laut genug, um Irina zu wecken. Sie lag zusammengekrümmt an der äußersten Kante des Bettes. Ihr Gesicht hatte einen gequälten Ausdruck. Manchmal seufzte sie im Schlaf. Ich ging nicht ins Büro, sondern schleppte mich zu Konrad. Er sollte mir sagen, wie lange noch. Oder irgendwas. Irgendwas Tröstliches. Ich begreife es selbst nicht. Das Wunder geschah. Er suchte meine Unterlagen, wurde plötzlich blass, stammelte und fiel auf die Knie. Buchstäblich, er fiel auf die Knie. Ich sterbe nicht. Konrad hat meine MRT-Bilder vertauscht. Ein anderer stirbt an meiner Stelle. Konrad heulte wieder und lachte dazwischen und hat sich circa 75 Mal bei mir entschuldigt. Jetzt, wo ich nicht mehr sterben muss, bedrückt mich etwas anderes. Ich musste plötzlich an diesen Jungen denken, diesen Albert. Was hat das mit dir zu tun, wirst du fragen? Viel. Leider. Gerade ist meine Frau in die Küche gekommen. Sie hat sich mir gegenübergesetzt und schaut mich an. Daran, wie sie schaut, weiß ich, dass sie eine Aussprache wünscht. Nun denn. Dein Jochen. P.S. Es gab doch keine Aussprache. Irina hat mich lange angeschaut. Gleich fragt sie, was ich da schreibe, habe ich gedacht. Und mal sehen, was ich da antworten werde. Sie fragte, bist du krank? Ich sagte, nein. Sie sagte weiter, dass sie morgen zur Polizei müsse, was sie sagen solle. Ich sagte, dass sie natürlich die Wahrheit sagen solle, darauf sie, bist du sicher? Und ich, natürlich bin ich sicher. Dann ist sie ins Bett gegangen. Ich bin überhaupt nicht sicher. Dann Jochen. Ich möchte mit Ihnen nicht über diese Neonazis sprechen. Ich kannte diese jungen Männer nicht und kann mir daher kein Urteil erlauben. Vielmehr möchte ich mit Ihnen über meinen Mann sprechen. Er hat sich verändert. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich nicht präzise ausdrücke, aber ich möchte auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass es sich hier um banale Eheprobleme handelt. Nach dem Motto, dass eine Frau nach 24 Jahren Ehe plötzlich feststellt, dass sie ihren Mann nicht mehr liebt. Das ist es nicht. Ich rede davon, dass sich ein Mensch verändert. Und zwar so, dass er... Ich weiß nicht. So, dass er mit sich selbst nichts mehr zu tun hat. Verstehen Sie in etwa, was ich meine? Fick die Alte in den Arsch. Kennen Sie die Redewendung, ein Mensch, dem keiner gefällt, ist viel unglücklicher als ein Mensch, der keinem gefällt? Mein Mann und ich haben uns mit 23 kennengelernt, im Studium. Er war ein hochsensibler, schüchterner, sehr intelligenter, fast möchte ich sagen, Junge. Sehr interessiert an Theater, Musik, sehr belesen. Wir hatten oft kein Geld. Davon ist nichts geblieben. Nichts. Jetzt ist er... Er ist... Was soll ich von einem Menschen halten, der nachts im Schlaf murmelt? Fick die Alte in den Arsch. Und er spricht ja nicht. Es ist ja kein Rankommen an ihn. Und da gehe ich mal davon aus, dass er sich in meiner Gegenwart noch irgendwie zusammenreißt, außer im Schlaf natürlich. Dass ich sozusagen nur die Spitze des Eisberges sehe, nur die Spitze. Und was bitte hat er bei diesen Leuten zu suchen, bei diesen Neonazis? Bis vorige Woche, also bis der eine da aus dem Fenster gefallen ist, hockte er fast jede Nacht dort. Jede Nacht. Fick die Alte in den Arsch. Was sucht er da? Ist mein Mann ein Nazi? Das Gespräch ist nicht so verlaufen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Bitte entschuldigen Sie. Liebe Susanne, entschuldige, dass ich dir das jetzt schreibe. Aber nach meiner wundersamen Genesung musste ich erstmal wieder die Fassade pflegen, hinter der ich lebe. Oder sagen wir, vegetiere. Mit meinem Hühnersohn war ich angeln. Zwei Plötzen. Er. Meiner Tochter habe ich ein Kleid gekauft und ihr gesagt, wenn ich jung wäre, würde ich mich in sie verlieben. Mit Irina war ich im Theater. Wie wenig es braucht, um die Menschen glücklich zu machen. Ein wenig Illusion, ein wenig Natur, ein wenig Bewunderung. Irina schien seit langem wieder einmal glücklich. Sie liebt das Theater. Früher sind wir oft gegangen, heute finde ich es widerlich. Ich war mal bei einer dieser Nazi-Gruppen da. Die machten verschiedene Projekte, Geschichte, Sport und auch Kunst. Und da stellten die lebende Bilder, verschiedene Szenen. Ganz naiv, doof, schwülstig, keine Frage. Freie Oberkörper, Leni Riefenstahl. Aber eine Kraft, sag ich dir, eine Kraft, eine Ruhe. Man kann das nicht vergleichen. Aber das ist mir dann immer noch lieber als ein Hamlet in Unterhosen. Ich habe übrigens gelogen. Ich war nicht nur einmal bei dieser Gruppe. Ich war öfters dort. Schade, dass ein Brief nicht schweigen kann. Wenn, könntest du jetzt lesen, wie ich nichts sage und mit mir ringe. Die Nazis und ich? Begonnen hat alles so vielleicht vor einem Dreivierteljahr. Einer von denen hatte mein Auto zugeparkt. Da bin ich hin. Es ist spät. Ich kann nicht mehr. Als sie mir sagten, dass der Albert tot ist und der Karl im Knast, weiß ich nicht. Gefühlt habe ich da eigentlich gar nichts. Es war eher wie so eine Bestätigung, weil ich ja eh schon weiß, wie es bei mir so läuft mit nur Scheiße und so. Kevin, Patrick, komm mal von der Mauer runter. Du spinnst wohl. Nee, mir tut's vor allem leid für den Jungen. Und mich ist es egal, mich haben die schon so oft angefickt. Ich bin da locker. Hm? Wie ich den Karl kennengelernt habe, auch bei Plus. Ich kam gerade raus mit dem Wagen, ich hatte den Kevin Patrick drin und so und... Der wollte rein, ich sag, gib gleich den Euro, kannst meinen Wagen haben. Naja, ich hatte aber so einen Chip drin, ne? So einen selbstgemachten, aus Salzteig. Das ist eine alte Nummer von mir, früher vor Kevin Patrick. Bin ich meist mit der Sabrina durch die Kaufhallen. Da haben wir manchmal 20 Euro Letten am Tag gemacht. Der Karl hat's aber gleich gemerkt und kam mir hinterhergerannt, von wegen blöde Schlampe und so. Ich hab nur gefeixt. Ja, manchmal klappt's. Wir haben uns gleich gut verstanden. Naja, und für den Jungen war's gut. Dem habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass er zur See gefahren ist als Vollmatrose, was man ihm so erzählt. Erziehung ist ja eh nur Nötigung, Lüge und drumherum reden. Kevin Patrick! Hörst du, was ich sage? Komm mal ran hier auf Schlagweite. Komm mal her. Ja, geh zur Schaukel. Wenn man hübsch ist, hat man es leichter im Leben. Ich war nie hübsch. Zu kleiner Busen, Haarfarbe nicht, also nicht blond, nicht schwarz, nicht braun. Ich hatte mal auf dem Schulhof so einen Moment, so einen... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Die Sonne schien, ein paar mickrige Pappeln standen rum, die aus der ersten Klasse spielten, Indianer. Da konnte ich dann plötzlich die Zukunft sehen, mein ganzes Leben. Ne? Und da habe ich gesehen oder gespürt, viel wird nicht. Ja. Das hat mich dann so erschüttert, da bin ich gleich zum Erstbesten. Also dem Erstbesten, den ich dann getroffen habe, habe ich gesagt, wenn du willst. Naja, und so ging das dann weiter. Was willst du? Ein Eis? Hau mal die Augen zu, dann siehst du, was du kriegst. Jetzt lass doch mal das Mädchen auch mal schaukeln. Irgendwie verändert hat sich der Karl, als dieser Typ da auftauchte, dieser Architekt. Da kam der mal zu mir und sagte, kannst du mal mein Hemd bügeln? Und ich sag, spinnst du oder was? Und sagt er, ich bin Nationaler und kein Penner und da laufe ich auch nicht rum wie ein Penner. Was seid denn ihr für Nationale? Ihr seid so fies, weiter nicht, sag ich. Und dann ging das los, ne? Plötzlich trafen die sich nicht mehr nur zum Saufen drüben beim Alten vom Karl. Plötzlich machten die Vorträge, die putzten sich die Stiefel wie wild. Dann tauchte dieser Typ auf von der DSU und Karl immer mittendrin. Naja, obwohl, mir war es recht, ne? Weil der Karl sehr anzog. Der holte plötzlich den Jungen ab, machte einen auf guten Vater. Der hat auch nicht mehr so viel getrunken. Der hat sogar mal ein Buch gelesen oder so. Und dann stand eines Tages der Albert an der Tür. Den kannte ich gar nicht richtig, nur so vom Sehen und so. Was willst du? Ja, wir gehen gleich nach Hause. Gleich, mein Schatz. Geh noch mal ein bisschen spielen. Was will denn der? Frage ich Karl. Sagt er, weiß ich auch nicht. Der schlägt neuerdings immer hier auf und tönt rum, ich soll ein guter Mensch werden und so ein Scheiß. Na, mach doch. Werd doch mal was anderes. Es war ein Witz. Klar, ne? Aber der Karl hat das ganz ernst genommen, ganz ernst. Der hat rumgebrüllt, die angeblich Guten seien nur die Schwachen. Und die Schwachen ließen irgendwann alle im Stich. Das hätte er ja an seiner Mutter gesehen. Na, da wusste ich, was los ist, ne? Mutterkomplex, klarer Fall. Also beide. Naja, und von da an saßen die zu zweit in meiner Küche. Kevin Patrick! Wie sich die Brüder verstanden haben, weiß ich nicht. Also gut, eigentlich. Aber eigentlich auch nicht, weil, ach, der Albert, der nervte auch. Das war schon so. Mal war der ganz aufgedreht und fraß mir die Töpfe leer und quatschte Karl voll von wegen nach Afrika gehen und den Negern helfen. Und mal war der todtraurig und starrt auf den Rosenkohl, als ob der gerade gestorben wäre. Meine Oma hat immer gesagt von ihrer Schwester, der Minna, Tante Minna, die hat sich immer eingeschlossen oder ist tagelang unters Bett gekrochen. Und von der hat meine Oma immer gesagt, die hat das Weinemännlein zu Besuch. Na, so war eben Albert manchmal drauf. Da war auch das Weinemännlein zu Besuch. Und Karl hat sich natürlich geschämt für seinen Bruder, vor allem vor seinen nationalen Pfeifen da. Wie willst du denn dem Neger helfen? Du kannst dir ja nicht mal selbst helfen. Man hilft dem Menschen, indem man ihn beherrscht. Und so hat er rumgetönt. Also Karl jetzt. Kevin Patrick zum letzten Mal! Ja klar, der Albert nervte schon, aber ich konnte den trotzdem gut leiden. Manchmal denke ich, die wollten sich nur gegenseitig imponieren, die Brüder. Männer sind doch so. Wollen sich gegenseitig übertrumpfen, machen dann einen auf Politik und hier Finanzkrise, wir jagen Osama Bin Laden und so bla. Wissen Sie was? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber eigentlich habe ich von Männern die Nase voll. Aber richtig. Manchmal habe ich richtig Angst, dass ich das auf den Jungen übertrage. Ja, wenn Sie mich fragen, ob ich glaube, dass der Karl den Albert aus dem Fenster geschmissen hat, also spontan würde ich erstmal sagen, nee, glaube ich nie im Leben, der doch nicht, aber dann... Die Sabrina hatte mal einen Hund, einen Rottweiler, der war ganz lieb, wirklich, auf dem konntest du reiten, ein ganz liebes Vieh. Und einmal hat er die Sabrina gebissen, aber wie, einfach so, ohne Grund. Mit einem Mann ist es so wie mit so einem Hund, 100% verlassen kannst du dich nicht. Liebe Susanna, die Polizei war da. Ich habe mich verleugnen lassen. Sekretärin. Ich habe geträumt, ich wäre ein Mensch. Das geht mir dauernd durch den Kopf. Das ist irgendwie eine Zeile aus dem Theater. Tschechow oder so. Bei mir ist es andersrum. Ich habe geträumt, ich wäre kein Mensch. Da war es leichter. Klarer. Er hat mich angesehen. Albert. Hat er mich angesehen. Ich konnte ihn nicht leiden, so wie ich mich nicht leiden kann. Ich bin eine sentimentale Sau. Dann Jochen. Noch eins. Ich habe eine Zeitung gefunden, weil ich doch Geburtstag habe. Irgendwann, jetzt. Macht Irina. Bereitet sie vor. Ich und sie. Mein Leben. Geburtstagszeitung. Zeichnungen mit Fotoköpfen. Mein Leben als Comic. Auf einem Foto bin ich jung. Auf anderen auch. Ich meine aber nur das eine. Da sehe ich aus wie Albert. Also der Bruder, der tot ist. Du weißt schon. Ich sehe aus wie er. Er schaut mich von meinem eigenen Foto an. Ich wünschte, Konrad hätte sich geirrt. Passen Sie auf, ich erzähle Ihnen was. Wir hatten mal einen Kollegen, ja, Stellmacher Heinz. Der ging immer, wenn wir einen Mordfall hatten und irgendwo Quartier beziehen mussten, dann ging der zuerst ins Bad, machte die Seife nass und legte die unter die Bettdecke. Und dann ging er für eine halbe Stunde weg. Warum machst denn du das, frage ich ihn. Weil, sagt er, ich gucken will, ob Kakerlaken da sind. Wenn welche da sind, sind die nach einer halben Stunde an der Seife. Wenn nicht, sind keine da. So war der Heiz. Was bedeutet das kriminologisch? Wir müssen auf den Busch klopfen. Wir müssen eine Seifenspur legen. Und das hab ich gemacht. Ich hab in der Straße das Gerücht gestreut, dass der Karl, ja, also der Tatverdächtige, entlassen wird. Demnächst. Mangels an Beweisen und so. So. Und Sie, junger Freund, halten einfach Ihre Nase weiter in den Wind. Parole? Seife. Liebe Susanna, Sie entlassen ihn. Der kommt raus. Dieses brutale Schwein, das seinen Bruder aus dem Fenster geworfen hat, kommt frei. Zumindest wird auf der Straße davon erzählt. Er wird kommen, Susanna. Er wird hierher kommen und an meine Tür klopfen. Er wird mir auflauern. Seine Meute auf mich hetzen. Er wird mir keine ruhige Minute lassen. Warum? Du fragst, warum? Weil er glauben wird, dass ich schuld bin am Tod seines Bruders. Und ich? Was glaube ich? Nichts. Oder vielmehr, ich weiß es nicht. Ich bin damals hin, weil, wie geschrieben, mein Auto zugeparkt war. Was sich meinen Blicken dort bot, unbeschreiblich. Ich bin aber später wieder hin. Und wieder und wieder. Am Ende, ich war nie einer von ihnen. Gehört aber dazu. Zumindest glaubte ich das. Auf Karl hatte ich großen Einfluss. Vielleicht, weil ich gebildet bin und er nicht. Oder viel simpler, weil ich alles habe, was er sich insgeheim wünscht. Eine gebildete Frau, zwei Kinder, ein Haus, ein großes Auto, eine respektable Existenz. Was hatte ich von ihm? Weiß nicht. Wenn ich dort saß, ihn zuhörte, in ihrem Hass und ihre alkoholgelben Augen sah, da dachte ich... Ja, gut so. Soll doch alles zugrunde gehen. Zum Teufel damit. Wenn ich im Theater sitze, vor mir die ganzen gebildeten Frauenrücken, im Foyer die Männer, die sich in zweiter Beziehung rührend um ihren späten Nachwuchs kümmern, liberal, linksintellektuell, da stehen sie, meine Frau mittendrin, und diskutieren über den Unterhosen-Hamlet. Da sage ich mir, ihr seid langweilig. Karl und seine Jungs sind schmutzig, reden schmutzig, sind dumm. Das ist alles Unsinn, was ich schreibe. Wie war das? Die bürgerliche Gesellschaft braucht den Skandal wie der Junkie den Schuss. Genau. Deshalb rennt meine Frau ins Theater und ich saß eine Weile jeden Abend bei diesen Nazis. Ich habe Angst, Susanne. Ich habe solche Angst. Ich sollte zur Polizei gehen und ihnen alles erzählen. Ich sollte zur Polizei gehen, bevor Karl wiederkommt. Ich muss ihnen alles sagen. Und zwar jetzt. Dein Jochen. Der hatte doch was an der Festplatte, der Bruder. Aber definitiv. Das war doch schwul, was der immer quatschte. Den hätte ich längst rausgehauen, aber längst. Natürlich nicht aus dem Fenster. Ich meine, das war jetzt bildlich, Mensch. Ich sag hier nichts, was einen Kameraden belasten könnte. Und Karl ist für die meisten von uns mehr als ein Kamerad. Karl hat uns erstmal beigebracht, dass wir eine Weltanschauung haben. Und dass die größer ist als jeder einzelne von uns. Im Wald kann man das spüren. Der Gedanke des Waldes, ja. Die Idee, die ist in jedem einzelnen Baum, ist die drin. Definitiv. Aber ein Baum macht noch keinen Wald. Und auf sowas wäre ich ohne Karl nie gekommen. Sie wollen doch bloß wieder hören, wir Nationalen. Wir saufen nur und kloppen uns. Auf uns können alle mit Fingern zeigen. Aber dass dahinter was steckt, also Gedanken und so. Und dass viele so denken, viele, manche wissen es nicht mal. Das wollen sie nicht hören, das nicht. Weil ihr nämlich Angst habt vor diesen Gedanken. Angst, definitiv. Wir haben uns immer bei Karl getroffen, weil der den meisten Platz hatte. Seinem alten Herrn war das zwar nicht recht, aber der hatte Angst vor Karl und hat nie was gesagt. So muss das auch sein. Albert, Karls Bruder, hat sich eigentlich nie blicken lassen. Am Anfang jedenfalls nicht. Als ich ihn dann das erste Mal sah, habe ich gedacht, der ist doch voll drauf. Der hat doch irgendwie, keine Ahnung, neben der Spur. Definitiv. Ich habe aber nie was gesagt. Weil einmal habe ich was gesagt. Da hat mich der Karl bloß angeguckt. Bloß so. In die Augen. Direkt rein, Mann. Da habe ich dann das Maul gehalten. Meist haben wir uns erst so beschäftigt mit was, also Vorträge gehört, meist von Karl, also viel Geschichte. Oder einmal war einer da, der erzählte was von Wagner, das war ein Komponist. Und von Napoleon und so. Und dann Bier, Musik. Eine Weile brachte Tattoo Horst seine Alte mit, die haben wir dann alle geknallt. Karl war da meist schon weg, zumindest später, als er seine Mandy hatte, die hier, drei Häuser weiter. Ich fand das voll öde, aber gut, wenn er unbedingt einen auf Familie machen will, er kennt's ja nicht. Vielleicht will er was aufholen. Und bei einer von den Feiern tauchte plötzlich dieser Typ auf, dieser Architekt. Wann und wie genau, das kann ich nicht sagen, mit uns hat er kaum gesprochen. Aber Karl und er haben oft diskutiert. Vor 2 Wochen etwa war dann Albert plötzlich da. Stand plötzlich in der Tür. Stand einfach da. Bleich. Karl war drüben bei Mandy. Der Spanner setzt sich in die Ecke auf einen Stuhl und, keine Ahnung, Musik war plötzlich aus. Da sagte Bummi, was ist denn das für ein Jude? Ich sag, Schnauze, das ist Karls Bruder. Und plötzlich geht die Tür auf und der Vater steht da, der Alte, und sagt, komm raus hier, du nicht auch noch. Komisch, ich hab mir das alles so gemerkt. So ganz genau wie meinen ersten Schultag. Komisch. Okay, der letzte Abend war anders. Oder eigentlich genauso. Also Tattoo Horst und seine Alte waren nicht da. Der ist eingefahren. An dem letzten Abend, wo der Unfall passiert ist... Nee, ich fang nochmal an. In den letzten Wochen war der Albert jeden Tag mit aufgeschlagen. Und immer brachte er es fertig, dass dann die Stimmung im Arsch war. Meist machte er einfach die Mucke aus, stellte sich mitten ins Zimmer und fing an zu quatschen. Wie Jesus. Voll was an der Waffel, definitiv. Albert hat dem Ansehen von Karl geschadet. Und es gab dann schon Kameraden, die dumm quatschten, okay? An dem Abend war es besonders schlimm. Ich bring mich um. Ich opfere mich für euch. Solche Parolen haute der raus. Mir kam das immer wie Theater vor, irgendwie eitel. Naja, ich weiß auch nicht, was genau passiert ist. Das Einzige, was ich noch weiß. Plötzlich stand Albert auf dem Fensterbrett. Und Karl ist dazugesprungen, um ihn zu halten. Um ihn festzuhalten. Nicht wie Sie jetzt behaupten, um ihn zu stoßen. Halten wollte er ihn. Halten? Schreiben Sie das auf. Liebe Susanna, ich erinnere mich an mein früheres Leben. An dich, die Klassenfahrt, wie du geduscht hast. Meine Frau, die Kinder. Papilein, ich zieh dir am Ohr. Irina und ich sind viel ins Theater gegangen. Ins Konzert. Später diskutierten wir darüber. Und ich hatte eine klare Meinung vom Theater. Wo ist die Verbindung zwischen Brahms, der Klassenfahrt, deiner Nacktheit hinter der Duschscheibe und den Nazis? Ihrem Gebrüll, ihrem Hass, ihrer Wut, den Alkoholdünsten und dem bleichen Gesicht Alberts. Wo ist die Verbindung? Das kann ich dir sagen. Ich habe einen Begriff von Architektur und von Gesellschaft. Nur haben diese Begriffe und Einstellungen miteinander nichts zu tun. Da ist keine Idee, was dieses Konstrukt, dieses geistige Haus verbindet. Albert stand auf dem Fensterbrett. Er sagte, ich bring mich um. Karl hielt ihn am Arm. Die anderen tanzten gröhlend durch den Raum. Der Vortrag über Napoleon war vorbei. Auf dem Plan stand individuelle Freizeitgestaltung. Ich stand auch am Fenster und plötzlich wusste ich, dass Albert springen würde. Und ich dachte, los, spring. Spring doch. Du Retter der Welt. Gesagt habe ich das natürlich nicht. Ich habe gesagt, zu Karl gesagt. Lass los. Der springt nicht. Der macht sich nur wichtig. Karl hat losgelassen. Albert ist gesprungen. So ist es gewesen. Ich muss jetzt Schluss machen, Susanna. Mein Zug kommt. Dein Jochen. Der Fall Karasek. Hörspiel von Holger Böhme. Mit Wolfram Koch als Jochen. Sowie Hermann Bayer, Christoph Gawender, Jörg Gutzun, Sandra Hüller, Deborah Kaufmann, Dieter Montag, Bärbel Röhl, Gerd Warmeling. Ton Katrin Witt, Susanne Bronder und Peter Awar. Regieassistenz Maja Markwort. Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2010.